So wie ein Kind, das bittend vor dem Vater steht und um ein Stückchen Brot mit feuchten Augen fleht, so stand ich einst vor meinem Herrn und bat, dass er mir soll erweisen seine Gnad. Ich bat ihn, Herrn, und er hat mir gegeben das, was ich suchte hier im Erdenleben. Ich suchte Gott in dieser Welt voll Eitelkeit, doch fand ich ihn in einer stillen Einsamkeit. Ich klopfte leise, betend, flehend an. Gott hat mir nun den Himmel aufgetan. So wie ein Kind, das irrend durch die Straßen geht, so suchte ich vergeblich einen richt'gen Weg. Doch Gott ließ mich nicht irrend untergehen. Ich fand das Licht, nun darf ich Jesus sehen. Ich bat ihn, Herrn, und er hat mir gegeben das, was ich suchte hier im Erdenleben. Ich suchte Gott in dieser Welt voll Eitelkeit, doch fand ich ihn in einer stillen Einsamkeit. Ich klopfte leise, betend, flehend an. Gott hat mir nun den Himmel aufgetan. So wie mein Jesus klopft an die Herzenstür, so klopfe ich auch weiter bittend für und für und flehe immer wieder nur um Gnad für jeden Schritt auf meinen Pilgerpfad. Ich bat den Herrn und er hat mir gegeben das, was ich suchte hier im Erdenleben. Ich suchte Gott in dieser Welt voll Eitelkeit, doch fand ich ihn in einer stillen Einsamkeit. Ich klopfte leise, betend, flehend an. Gott hat mir nun den Himmel aufgetan.